Kampf- und Sturzkampfverbände griffen im Raume westlich Straßburg und südwestlich Weißenburg sowie südlich der Loire feindliche Befestigungen, Truppenansammlungen und Transportbewegungen an. In der Gironde- und Loire-Mündung wurden ein Handelsschiff von 8000 Tonnen versenkt, ein anderes von 4000 Tonnen beschädigt und zwei Flugboote vernichtet. In den Nachmittagsstunden wurden bei der holländischen Insel Texel 3 von 6 feindlichen Flugzeugen nach kurzem Luftkampf abgeschossen, der Rest zum Abdrehen gezwungen. Bei einem erfolglosen Angriff von britischen Bomben- und Torpedoflugzeugen auf ein deutsches Schlachtschiff erzielte die Flakartillerie des Schiffes 6 Abschüsse. In den Kampf eingreifende eigene Jagdflugzeuge vernichteten weitere 7 Flugzeuge. Die feindlichen Flugzeugverluste am 21.06. betrugen insgesamt 25 Flugzeuge. Davon wurden im Luftkampf 11, durch Flak 6, durch Flak-Artillerie von Kriegsschiffen weitere 6 Flugzeuge abgeschossen, der Rest am Boden zerstört. Ein eigenes Flugzeug wird vermisst. Aus nachträglich eingegangenen Meldungen geht hervor, dass in der Zeit vom 4. bis 20.06. über die bisher bekanntgegebenen Zahlen hinaus 63 feindliche Flugzeuge vernichtet wurden, sodass die Gesamtzahl der gegnerischen Verluste in diesem Zeitraum 765 Flugzeuge beträgt. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Offensive im Westen durch Flak-Artillerie vernichteten feindlichen Flugzeuge beträgt bis zum 15.06. 854 Flugzeuge. Auch in der Nacht zum 22.06. unternahmen feindliche Flugzeuge Einflüge nach Nord- und Westdeutschland und griffen erstmals auch die Umgebung von Berlin mit Bomben an. Wie bisher richteten die abgeworfenen Bomben nur geringen Sachschaden an nicht-militärischen Objekten an.